Segen, der nicht auch die Kriege kennt. Will in deinen Achselhöhlen dunkel tun auf mein Gesicht. Will von mir das Wissen stehlen, dass ein Wechsel ist im Licht. Lass mich lange an dir leben, wenn du mit mir leben willst. Möcht dir wohl Erfüllung geben, wenn du dich in mir erfüllst. Will an deinen Küsten langen, lieber bitter sein als leer. Stranden, als zu sinken auf dem Meer und nach über langen Jahren, wenn ein Grau dein Haar beschlägt.